Du lachst ja schon wieder. Ich mach das jetzt gleich alleine. Und sag doch allein Hallöchen. Nein, alles alleine. Will ich aber nicht. Nein. Ja, also, können wir dann jetzt anholen? Hallöchen, hier sind Janine und Juliane heute zur 40. Folge. Wünschen wir euch viel Spaß mit euren Lieblingsmoderatoren Stefan und René. Ja, danke, danke, danke. Hallo und herzlich willkommen. Achso, wir haben es ja schon gesagt. Ja, danke Janine und Juliane. Julian. Aber sie haben sich vertan, denn heute sind wir ja Tarzan und Jane. Hallo Jane. Ja, hallo Tarzan. Ja, erzähl mal, wir haben heute ein ganz spezielles Thema. Zum Hintergrund ist, zurzeit schauen alle nur eine Sendung im deutschen Fernsehen. Ja, genau diese Sendung. Ja. Das ging ja schon mal voll in die Hose. Ja, erzähl. Nein. Dazu mehr nachher später. Genau. Wir sind nämlich voll im Dschungelfieber und da sind wir garantiert nicht die Einzigen, wie wir erfahren haben. Und deshalb steht diese Sendung ganz im Zeichen des Dschungels. Und deshalb die Anspielung auf Tarzan und Jane. Genau, und deswegen gibt es heute auch ganz außergewöhnliche Sachen. Ja. Zum Beispiel, wir haben keinen Känguru-Hoden, aber... einen anderen Hoden. Nee, ich würde sagen Känguru-Hoden gepresst von der Farbe her. Ja, und achso, wir dürfen ja nicht unerwähnt lassen, dass wir auch Besuch... Wir haben ein Publikum. Ja, Publikum. Letzte Sendung haben wir es noch angesprochen und heute zahlreich erschienen ist nämlich Marco. Hey, hi. Hallo Marco. Hi. Ja, Marco. Schön, dass du da bist. Dschungelerfahrung kann ich... Oh, echt? Kann ich mal so sagen. Und hier wird gerade was ganz Exotisches ausgepackt. Ja. Känguru-Hoden gepresst. Ach so. Ja. Flüssig. Ja, also sieht doch echt aus. Nee, ja, also Marco hat Dschungelerfahrung. Ich habe zusammen mit ihm schon im Dschungel verbracht. Aha. 2 Wochen, glaube ich. Aber wir haben nicht in einem Zelt geschlafen. Sondern? Ich hatte den 2-Meter-Mann in meinem Zelt, einen 2-Meter-Schwimmer. Ah. Haben da eigentlich die Füße rausgeguckt? Bestimmt. Nee, ich habe das nicht gesehen, ich habe im Zelt gelegen. Kann ich meistens auch. Also, ja. Genau, also Dschungel unser Thema, ne? Ja. Achso, da fällt mir übrigens ein, wir brauchen einen neuen Getränkesponsor. Also wenn ihr jemanden kennt, der gern Getränke sponsort. Her damit. Ja, das heute ist übrigens von Marco gesponsert, das weiße Zeug. Ja, was ist denn das? Na, sag ich doch. Känguru-Hoden gepresst. Achso, heute hat ja alles einen anderen Namen in dieser frisch, Sendung. Frisch gepresst. Verstehe schon. Gut, dann ja. Viel Spaß beim Trinken nachher. Dann ist die Sendung heute übrigens explizit, ne? Ja, muss ja. Heute passieren Sachen, die sonst nicht passieren wahrscheinlich. Weißt du, was mir gerade einfällt? Nein. Ich weiß ja nicht, warum ich hier bin. Warum? Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich habe mit deinem Management geredet. Das hat gesagt, dass mein Management gesagt hätte, dass ich bei dir angerufen habe. Dabei habe ich gar nicht angerufen. Ach Nein. Doch, ich habe ja angerufen. Ja, wie heißt denn mein Manager? Ja, oh. Ja, lass uns nie zusammen machen und die Sache einfach vergessen. Ja, genau. Ja, das war jetzt wahrscheinlich ein totaler Insider. Das war ein richtiger Insider und das war zum Warmwerden sozusagen. Übrigens, die Stimmung ist auch ein bisschen zum Warm werden, ne? Wieso? So ein bisschen Regengeräusche. Ja, das hört man schon im Hintergrund. Aha. Hörst du es auch, Marco? Ja, richtig. Richtig. Ja, genau, es heißt ja Regenwald, ne? Ja, weil es immer regnet. Obwohl, du hast schon, was ich sagen, meine Regenwald mit. Ah. Wir müssen nächstes Mal einen Videopodcast machen. Genau. Ja. René sieht jetzt aus wie so ein Ranger. Genau. Ich fühle mich auch so. Ja? Du würdest ja aber gleich ändern, stimmt. Hat aber einen kleinen Touch von Dürfbach, oder? Ja. Ja, welche wenn man, ja. Nee, lass uns mal ordentlich weitermachen. Am heutigen Abend war ja festgelegt Luxusgegenstände. Richtig. Hast du einen Luxusgegenstand dabei? Ja, definitiv. Ausholen. Wie definiert sich unser Luxusgegenstand? Ein Luxusgegenstand ist etwas, was man mit in den Dschungel nimmt, was es dort nicht gibt. Und ja, was du halt, wenn du so ein paar Tage im Dschungel bist, gern haben möchtest, zusätzlich zu dem ganzen Zeug, worauf ich nicht verzichten kann. Ja, genau. Ja, da habe ich 2 Sachen. Ganz wichtig. Ja, wir fangen erstmal an. Ich habe mal ein Kuschelkissen mit. Ein Kuschelkissen? Und ich wette, da ist bestimmt ganz viel Zeug eingenäht. Ja, da kann ich mir nämlich ein Tuch machen, mal links rum, mal rechts rum. Ja. Nein, das ist mein Lieblings. Echt, du würdest das hässliche Ding, als wir zusammen im Hotel waren, hast du es nicht bei ihr gehabt? Stimmt. Das war ja auch nur eine Woche. Ja, okay. Oder es war da noch nicht so... Da war es noch nicht so akut. Okay, und dein zweiter Gegenstand? Mein zweiter Gegenstand? Leider in der falschen Ausführung, aber eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe? Und wie lange halten die Batterien? Ja, ich würde mir natürlich dann eine andere mitnehmen, die ich selbst aufladen kann. Und warum? Damit ich immer weiß, gerade wenn es dunkel ist, wo die Tiere sind. Okay. Der Weg hinleuchtet. Jetzt mal zu deinen Gegenständen. Ja, und womit aufladen? Es gibt so Selbstaufladen. Aral hat gerade sowas im Angebot. Genau. Ja, man kann ja auch bei Shell kaufen, bestimmt. Ja, also ich fange mal mit dem Kleinen an. Was Schönes für Abend. Ja. Oh, ich merke schon, du bist hier der. Ein Buch. Aha. Das habe ich schon mal empfohlen. Was für ein Book Buch? Of Questions. Ah ja. Hatte ich ja schon mal empfohlen. Und was ist, wenn es ausgelesen ist? Dann fange ich von vorne an, weil es sind irgendwie, 214 Fragen. Und wenn ich bei 214 bin, habe ich die erste schon wieder vergessen. Stimmt, jeden Tag eine Frage. Genau. Das ist doch und gut. Das zweite ist, ich habe erst überlegt, ich wollte erst was aus Gummi mitnehmen. Ja. Ich wollte nicht mal eine Pumpe, weil ich jetzt aufgeblasen mitgenommen. Aha. Und zwar in diesem Football, ne? So zum Spielen ein bisschen, damit man sich da nicht langweilt. Aber ich habe dann noch ein Musikinstrument. Eine Ukulele. Ja, schön herab. Naja, die, weißt du, warum die Gitarre wäre zu groß? Also ich hätte auch eine größere Gitarre, aber das halt die Ukulele. Jetzt frage ich mich nur, ob du damit die Tiere vertreibst oder anlockst. Nee, damit würde ich den Dschungelbeat komponieren und dann würde ich das hier alleine machen danach. Dann würde ich auf deine Hilfe nicht mehr angewiesen. Ja, mach doch. Dann gehe ich jetzt. Und Marco hat auch was mit. Ja, der macht mit. Was hast du an Luxusgegenständen? Also wenn ich das vorher wusste, dass hier eine Okulika spielt, habe ich natürlich Oropax mitgenommen. Zu spät. Ja. Aber so ist halt Mückenspray geworden. Aha. Weil, ich weiß nicht, was er nachts alle rumfliegt, aber Moskito bestimmt. Und ein süßer Moment, weil... Ja, Dr. Oetker, da frage ich mich ganz ehrlich, wie man sowas in Dschungel zubereiten wird. Ja, da macht man mit heißem Wasser. Heißem Wasser. Mit heißem Wasser, mehr braucht man nicht. Ah ja, gut, man hat ja eine Feuerquelle bestimmt, ne? Ja. Kann man Wasser. Was für eine Wasser unsägliche Scheiße. Genau. Aber das wird ein süßer Moment. Ja, es wird ein süßer Moment. Und dann, während du dann auf deinem Kissen kaufst. Ja, genau. Ja. Ich schlafe dann immer ganz süß auf meinem Kissen. Ja, bestimmt. Ja, so hat jeder seinen süßen Moment wahrscheinlich. Genau. Passt doch. Ne, finde ich eine gute Idee. Da sieht man mal, wie jeder seine eigenen, wie sagt man, ja, woran denken, jeder zuerst denkt. Ja. Erst denken, dann reden. Nicht umgekehrt. So, das war schon wieder ein Zitat aus der aktuellen Staffel. Ja. Was gibt's da zum Dschungel noch irgendwas zu sagen? Zum Dschungel? Ich finde hier die Schaffrat. Gina Wyatt ist dir wahrscheinlich besser bekannt. Warum lacht da Marco jetzt so? Ist es gemein? Ja. Warum hacken da alle so drauf rum? Die Gina Wyatt. Michaela Schaffrat, ja. Die finde ich, wenn man jetzt das Dschungelcamp so sieht, kommt die völlig anders rüber als in den Filmen. Ja. Ich habe vorhin bei ihr habe ich noch eine DVD von ihr gesehen. Ich habe gehört, die hat erst 5 Filme gemacht. Also? Ja. Und du musst dann jetzt die Lage sagen. Du hast es gehört, ja. Zum Dschungel so angezogen, auch gar nicht besser kann. Na, die hat jetzt ein seriöses Image. Genau. Denk dran, wer schlecht redet, ist ein schlechter Mensch. So ist es. Voll ein Herzsprung. Schweinebacken. Schweinebacken? Schweinebacken. Sag doch immer der Herr Schimpf. Der Herr Schimpf, ja. Gut, aber zum Dschungel, was wäre eine Sendung zum Dschungel ohne richtig eklige Dschungelprüfung? Ja, die wollen wir mal welche machen. Ja. Ich habe da mal was vorbereitet. Genau. Wollen wir erst erklären, wie wir das machen, oder? der nervt, der Typ. Also ich glaube, der steht schon hinter der Tür. Dann lass mal rein. Wir machen es so, wir sagen erstmal, wie es ablaufen wird. Genau. Und hast du eigentlich mal auf die Uhr geguckt zwischendurch, damit wir wissen, wie wir von der Zeit sind? Ja, wir sind knapp bei 10 Minuten. Okay, ja. Dann machen wir das auf jeden Fall noch vor unserer Werbung. Genau. Jetzt machen wir eine Dschungelprüfung und wie es abläuft. Ganz wichtig, René hat was vorbereitet und zwar 6 Teller. Es geht ums Essen natürlich und wir wissen nicht, was da drunter ist, außer René natürlich. Aber er weiß ja auch nicht, wie die verteilt sind. Genau. Ja. Und wir haben vor 3 Gänge mit jeweils 2 Teller und wir würfeln, ne? Hast du einen Würfel? Überleg dir mal eine alternative Methode, um zufällig jemanden zu bestimmen. Um zufällig jemanden zu bestimmen? Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, na, wir können gerne zum Beispiel. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe keinen Würfel. Oh, schade. Das war kein Luxusgegenstand von einem von euch. Möchtest du eigentlich auch so ein bisschen Aber nicht Saft haben? Aber nicht in meinen Apfel. Das ist doch auch Saft. Nachher. Wenn dann noch was da ist. Das liegt ja an euch.

Das musst du Julia sagen. Ja. Julia, ich lasse dir was übrig. Ja, Julia ist nämlich auch gerade. War das jetzt von dem Duell das bessere oder schlechtere? Ich weiß es nicht. Guckt nach. Ah, das geht doch. Das ist auch ein Salatblatt. Und es sieht nach, was ist das? Mohrrübe? Nee. Du hast eine gekochte Mohrrübe, die aussieht wie ein Würmchen. Gekocht, aber eiskalt. Das esse ich doch. Das ist auch Kantinenessen. Ja. Ja. Mhm. Marco, ich reiche dir mal weiter hier. Du kannst gerne mitessen. Bitte? Bitte? Und den Teller mal durchreichen zu Marco. Marco hat ganz großen Hunger, der wir vorhin gesagt. Der hat noch nicht gegessen. So. Ja. Kost du gut, Marco. Lass dir schmecken. Wenn du nicht mehr da bist, ist nicht so schlimm. Ich kann dir auch gerne noch sowas machen. Ich habe dir die Rezepte aufgeschrieben. Also Marco verzieht gerade sein Gesicht. Ja, aber wie ist die Welt noch nicht gesehen? Er ist den Meerrettich pur. So, drittes Duell. Drittes Duell, zweimal gelb. Ich würde sagen, wir machen mal wieder unser Spiel. Julia, du kannst auch was haben. Du brauchst gar nicht so hungrig gucken. Schade, ich darf keine Zwiebeln. Du darfst keine Zwiebeln essen und kein Meerrettich. Na, wie schade. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere, Schere, okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere, Papier. Ich habe Papier gehabt, Stefan, Schere. Ich nehme das hier. Stefan entscheidet sich für einen der gelben Teller. Ich nehme den anderen gelben. Dann guckst du erst mal. Oh, was ist denn das? Na ja, ganz klar. Das sieht aus wie, wie heißen die kleinen Affen? Das ist zwischen den Beinen von den kleinen Affen. Nein, es sind... Das ist ja eklig. Es sind Feigen. Feigen? Ja. Ich habe noch nie eine Feige gegessen. Dann wird's jetzt Zeit, bitte. Schmeckt gut. Das sagst süß. Du. Nein, schmeckt nicht. Es mach mal den Fluchtweg frei. Wir haben zwei Toiletten, wir können auch gleichzeitig gehen. Na, ein Glück. Leo hat es auch schon gegessen. Echt? Los, komm, du schaffst es, Stefan. Nicht so unter Druck. Du schaffst es. Ja. Julia, du kannst gerne hinsetzen. Wonach schmecken die? Süß oder süßlich schmecken die bestimmt, ne? Weiß ich nicht. Kostet einfach. Ich habe nichts dran verändert. Das riecht ja aber nach deinem Meerrettich jetzt hier alles. Richtig. Du darfst schon aufhören, Marco. Hier, weiter geht's. Gleich mal durch. Okay, ja. Das ist gut. So, und jetzt gucke ich, was ich habe. Oh. Hasenköttel. Aber das ein großer Hase. Das habe ich vorhin auf dem Fußweg hierher gesehen. Ja. Nee, es sieht zwar so aus, aber es ist es nicht. Es sind Datteln. Datteln. Ja. Ja, das Problem war ja, der Stefan mir ja schon im Vorfeld gedroht hat, er steigt aus, wenn sich irgendwas unterm Teller bewegt. Ja. Und wir haben da oben übrigens noch die. Jetzt ist da hinten. Ja, die wandert schon. Mhm. Das ist dann die Nachspeise. Die Zitterspinne. Die Zitterspinne, genau. Ist auch sehr bekannt aus dem Blog. Ah. Kann man gleich mal einen Link setzen ist an der Stelle. Werden wir machen. In den Shownotes. Also hier, nimm dir mal eine Dattel. Nimm, erst mal ruhig. Marco macht das alle vorher, lassen wir nicht raus. Ich werde jetzt mal hier vorne hin. Kommst du besser ran. Also, ihr merkt schon, wenn ihr... Achso, wir gehen nicht immer mit unserem Publikum so um. Nein. Also, heute sind wir mal nett. Bin ich aber ruhig, achso. Ja. Achso. Heute sind wir mal nett, genau. Na? Ja. Boah, das war doch schön. Mhm. Oh, ich glaube, jetzt brauchen wir erstmal eine Pause, oder? Ja, und wir haben... Anlässlich unseres Dschungelthemas. Das passende Lied rausgesucht von PJ Devlin, 3D. Läuft schon im Hintergrund. Ja, und ihr habt die Chance... Achso, ja, Living in the Jungle. Und ihr habt jetzt die Chance, aufs Klo zu gehen. Oder also, hört euch den Rest auf deinem Rückfahrt an. Genau, wir machen erstmal eine kleine Musik. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir haben unseren Magen entleert. Ja. Aber wir sind keine Models, muss man dazu sagen. Ja. Wir wissen nicht, wie das geht. Nein. Ja, 40. Sendung vom Blockcast. Eigentlich mal ein Grund, uns zu gratulieren, oder? Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Danke, herzlichen Glückwunsch, René. Ja. 40 Sendungen heißt automatisch seit 80 Wochen machen wir das Teil. Stimmt, wir kommen alle zwei Wochen raus. Sozusagen. 80 Wochen, das ist anderthalb Jahre. Und ihr habt jetzt erstmalig die Chance, uns live zu erleben. Hm. So wie Marco. Denn wir kommen auch zu euch nach Hause. Ja, denn das ist ein lang gehegter Wunsch von Marco gewesen, dass er endlich mal mit dabei ist. Und er hat gesagt, nehmt mich in die ekligste Sendung rein, die ihr macht. Richtig, und deshalb haben wir ihn heute eingeladen. Super, ja. Vielen Dank. Wir dürfen nicht gleichzeitig trinken, dann sagt keiner was. Stimmt. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass wir bei euch vorbeikommen und die Sendung mal bei euch zu Hause machen, überhaupt kein Problem. Kann auch zum Familienereignis werden, also wenn ihr mal was Schönes mit der Familie machen wollt. Wenn eure Großeltern mal zu Besuch kommen. Genau. Fernseher auch mal. Einfach mal den Fernseher auslassen. Ja. Einfach mal mit anderen Dingen beschäftigen. Genau, mit uns zum Beispiel. Ja. Aber denkt dran, Fahrtkosten außerhalb Berlins müsst ihr übernehmen. Genau. Und Übernachtungskosten. Wir lassen uns auch gerne abholen, aber wir wohnen nicht zusammen. Na ja, gut, so weit wohnen wir auch nicht auseinander. Gut. Ja, wir haben einiges noch mehr Neues. Mhm. Stefan. Ja, soll ich einfach mal loslegen? Den Experten für Neuigkeiten. Für Neuigkeiten. Ja, ihr habt sicherlich schon im Blog gesehen. Es gibt eine neue Serie im Blog. Und zwar was für eure Augen. Augenschmaus. Und zwar Bild mit Profil heißt diese Serie. Mhm. Und die hat unser Dirk ins Leben gerufen. Geht's um Formen bestimmt. Ja. Julia greift hier schon wieder nach den Tellern. Was willst du denn haben? Das, was aussieht wie Hasenköttel. Julia ist das mit Genuss. Willst ja, Dirk hat ein Bild eingestellt. Ja, Dirk wird jetzt öfter Bilder einstellen. Jeden Samstag. Ja, also man muss dazu wissen, er ist ja so ein ja, wie sagt man? Fotofreak. Ja, also Hobbyfotograf, es ist ja schon mehr als Hobby mittlerweile, denke ich. Ja. Wurde jetzt eigentlich meine Serie abgesägt? Das kommt drauf an, wie die Zuschauerresonanz ist. Nein, und zwar schaut euch das mal an. Jeden Samstag ein toller neuer Schnappschuss von Dirk. Von Dirk? Nicht von Dirk, von Dirk gemacht. Letzte Woche war es ein Leuchtturm im tiefsten Winter, voll eisig, sah sehr schön aus. Und bin gespannt, was uns da die nächsten Wochen noch erwartet. Ja, was gibt's denn noch Neues? Was gibt's noch Neues? Im Blog? Oder hat das gar nichts mit dem Blog zu tun? Im Blog, ja, sagst du. Darf ich die schönen Neuigkeiten verkünden? Verkünden du es. Ihr habt die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Ah. Und zwar im Rahmen des Black Story Podcasts verlosen wir ab demnächst das Kartenspiel Black Stories. Also was ihr machen müsst, ist uns eine Story schicken, eine selbst erdachte. Die spielen wir dann durch und wenn wir die in der Sendung spielen, bekommt ihr schon mal ein Black Stories Kartenspiel oder ihr meldet euch freiwillig für eine Aufzeichnung mit uns und wir zeichnen mit euch einen Black Stories Podcast auf und auch dann könnt ihr ein Kartenspiel gewinnen. Ja, die Mail, die schickt ihr an blog@juba.de oder an blackstories@moses-verlag.de. Sucht euch was aus. Ja, das ist auch schon mal toll, oder? Das ist eine tolle Neuigkeit. Das ist doch mal toll. Ja. Marco, würdest du da mitmachen? Ich bin dabei. So, okay, ist ja bon. Das klang auch sehr überzeugend, nicht irgendwie gelangweilt oder so. Nein, ich bin dabei. Absolut überzeugend. Ja, Julia guckt gerade, warum Marco... Das sind unsere persönlichen Gegenstände, die wir gerne mitnehmen ein würden. Ein Insektenspray dabei hat. Marco würde gerne ein Insektenspray mitnehmen und... Was hat einen süßen ein Moment. Pudding. Einen süßen Moment. Ah, was nimmst du? Eigentlich wollte ich Oropax. Weil ich die Ukulele eingepackt habe. Ja. Ja, egal. Gut. Was gibt's noch Neues? Jetzt bist du wieder dran mit Neuigkeiten. Ach, ja, mehr Neuigkeiten habe ich nicht. Echt nicht? Es gibt noch was wir nicht verraten wollten. Was du gesagt hast, was wir noch nicht verraten wollten. Ach so? Was im März anliegt. Dann verraten wir es auch nicht. Nee, dann verraten wir es nicht. Nö. Wir verraten jetzt nicht, dass da bald was Neues kommt. Im März, ja. Nö, müssen wir ja nicht. Und dann ja noch was Neues, was wir noch gar nicht wissen, wann es kommt. Ja. Ja, also... Nein, es ist wirklich... Also ist in unserem spannend. Kopf ist es schon fertig. Ja. Ne? Ja. Muss nur noch umgesetzt werden. Gott sei Dank, die sagt, der Storch kommt schon wieder vorbei. Der Storch kommt nochmal vorbei. Da hat nicht immer was gewusst, oder? Ja, das klingt ja so, als wenn der jede Woche vorbeikommt. Nee, das wäre ja kein gemeinsames Projekt von uns beiden. Nee. Na doch, es gibt ja auch Adoptionen. Aber ist egal. Ja, die andere Sache, die können wir halt, also die können wir einfach noch, da können wir noch gar nichts zu sagen. Nein, aber in den nächsten Wochen. Aber wir haben euch hoffentlich neugierig gemacht. Ja, bestimmt. Schaut einfach mal immer im Blog. Ja, was gibt's? Ach so, übrigens, Susanne im Dürndl, das wäre mal was Neues, nachdem du es in der letzten Sendung ja angekündigt hast, es gäbe ein Foto. Habe ich mich geirrt? Ich bin sofort nach der Sendung, nach der Aufzeichnung in den Blog gestürzt und es war gar kein Foto da. Kannst mal sehen, wie leicht du zu beeinflussen bist. Ja, wahrscheinlich auch so leicht wie 1000 andere. Ja. Übrigens war Susanne im Dürndl Top-Suchwort im letzten Monat. Ja. So, jetzt koste ich mal von dem echt? Weißen Zeug. Okay, Achtung, Känguru... Düt, gepresst. Ist schon etwas dünner als sonst. Reicht. Müsste man eigentlich warm servieren. Wonach riecht das eigentlich? Oh. Mhm. Nach Apfelsaft. Julia, du darfst leider keinen Alkohol trinken. Ich trinke für dich noch einen. Marco? Mhm. Ja, Stefan, erzähl mal was. Jetzt kommen die Kontaktmöglichkeiten. Jetzt schon. Ja, erzähl doch einfach mal. Nein, noch nicht ganz. Die Kontaktmöglichkeit, haha, und diesmal habe ich eine eigene Karte, wo es drauf geht. Also, ihr könnt uns anrufen und also erstmal, wenn ihr überhaupt gewillt seid, Kontakt zu uns aufzunehmen. Dieses Verlangen solltet ihr automatisch haben. Was ist Marco? Wenn es jetzt so klingt, als ob René so ein bisschen unkonzentriert ist und nichts daran, weil er jetzt hier sich für die Getränke sorgt. Also, wenn ihr unbedingt das Verlangen habt und das solltet ihr jetzt haben, mit uns in Kontakt definitiv zu treten, um zum Beispiel eine Sendung mit uns aufzuzeichnen oder uns zu buchen, kostenlos natürlich zu buchen, außer Anfahrtsweg, müssen wir mal schauen, dann ruft uns an, sprecht uns auf die Mailbox. Ihr dürft auch betteln, und zwar unter 030-202-36803. Ich sag's nochmal, weil es eben ein bisschen blöd rüberkam, ja? Also 030-202-36803. Oder ihr schickt uns eine Mail, das mögen wir nicht ganz so gern wie die Anrufer, aber das könnt ihr gerne natürlich auch machen. Und zwar schickt sie an blog@juba.de oder ihr geht auf den Blog blog.juba.de, gebt einen Kommentar auf den Beitrag ab oder ihr klickt dort auf Kontakt und dann könnt ihr uns auch kostenlos anrufen über das grüne Hörersymbol. Das kriegt er aber schon hin, weil wer diesen Podcast hört, der schafft es auch. Der hat ein bisschen was drauf, ja. Ey, das war ja mal ein Kompliment jetzt für alle Hörer. Ja. Also ich liebe unsere Hörer. Ja, ich auch. Absolut. Ja. Du bist ja unser Frauenbeauftragter. Echt? Unser Frauenbeauftragter. Ja. Wieso kommst du jetzt da drauf? Fällt mir gerade so ein. Ach ja? Ja. Hat es auch einen Grund? Also wenn ihr weiblich seid, dann schreibt bitte an Stefan in die Mail. Ich dachte, du verrätst jetzt meine E-Mail-Adresse. Nee, die Telefonnummer, die gibt's dann bei mir. Da müsst ihr andere näher reinschreiben, dann kriegt ihr von Stefan die Telefonnummer. Okay. Ja, dann fehlt noch zum Schluss eine Rubrik. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Was? Wer fehlt noch? Die Geburtstagskinder? Richtig. Ich dachte, die fallen diese Sendung aus. Nein. Die Leute haben ja trotzdem Geburtstag. Spielen wir meinen schwulen Song wieder? Ja, okay. Wir hören mal rein. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ja, wer hat denn Geburtstag? Ja, weiß ich nicht. Du hast dort den Zettel. Also eine Person kennst du, und zwar die Annika. Na? Annika. Annika. Die hatte Geburtstag. Dann hatte noch der Michael, der Matthias und die Claudi Geburtstag. Und sicher hat auch irgendein Klaus, ein Uwe, ein Kai. Ja. Ja. Aber Julias Papa hatte auch Geburtstag. Oh. Na, auf jeden Fall alles Gute nachträglich. Oder wenn ihr heute habt, alles Gute zum Geburtstag. Oder? Ja. Möchtest du deinem Papa noch was sagen? Ich habe gerade einen Mund voll. Ich esse das Problem ist auch, dass Julia sich wie immer mal im Datum geirrt hat, weil wenn der Podcast rauskommt, hat er natürlich noch nicht Geburtstag. Oh. So. Er hat am 25. Januar Geburtstag. Ja, Julia hat es nicht so mit Daten. Nein, aber ich kriege jedes Jahr was zum Geburtstag geschenkt. So haut er in etwa hin die richtige Woche ab. Der Monat stimmt auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja. Deswegen, wir wollten ja umsteigen. Wir wollten ja monatlich die Geburtstagskinder nennen. Okay, das werden wir dann tun. Ja, ist dann für Julia auch ein bisschen einfacher. Ja, das war also die letzte Sendung im Januar. Ja. Die nächste kommt erst im Februar. Am 8. Februar wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, passt es ja, dann wäre es dann zu spät. 8. Februar ist die Sendung, die zwei Wochen später kommt. Ja. Nee, das erkläre ich dir mal in Ruhe nachher, weil wir haben auch nur begrenzte Zeit. Genau, Sendezeit ist knapp und teuer. Prost. Deshalb, ja, denke mal, da sind wir schon am Ende. Ja, ich gucke nochmal auf meine Karten, ob ich noch was habe. Ich habe was vergessen. Alles abgehakt. Wir haben jetzt nicht über dein Bett gesprochen. Ja, mein Bett? Ja, erzähl mal von deinem Bett ein bisschen. Hä? Ah, du hast doch ein Bett bestimmt. Ja, und? Ja, und? Wie ist so? Gemütlich? Ja. Schläfst dich gut? Ja, ich meins auch, ja. jetzt kannst du auch einmal wie Rost rumheulen, damit wir das auch noch untergebracht haben. Nein, das können wir auch so kann ich nicht heulen. Sehr gut. Richtig, wir wollen auch keine Zielgruppen zerstören, ne? Nee, sonst habe ich auch nichts weiter. Ja, alles andere machen wir in der nächsten Sendung. Ja. Was mir noch so einfällt. Ja, vielen Dank nochmal an Janine und Juliane. Definitiv. Und wenn ihr uns eine Station-ID, wie man das im Fachjargon nennt, schicken wollt und nicht wisst, wie ihr das machen sollt, dann nehmt Kontakt zu uns auf. Nochmal zurückspulen, eine Minute. Ja, seid mutig, macht es so wie die beiden genau. Ohne zu zögern, einfach dabei sein. Ach, Dr. Doc ist noch da. Eigentlich hätten wir ihm schon vor 10 Minuten sagen können, dass er gehen kann. Kannst jetzt gehen, Dr. Doc. Ja, tschüss. Ja, und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Eine kleine Sondersendung zum Thema Dschungel geht zu Ende. Ja, vielen Dank nochmal an Marco, dass er da war. Ja. Ja. So, der bleibt jetzt auch hier sitzen für die nächste Sendung. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, und vielleicht ja dann mit mehreren. Danke für den Download übrigens noch. Erzählt euren Freunden davon. Ja. Druckt euch T-Shirts. Macht euch Tassen. Macht euch Tassen. Genau. Eine Anzeige in der Morgenpost kostet nur 400 Euro. Einmalig. Für einen Tag. Das geht doch. Ja. Standzeitig? Nee. Zwei Zeiler. Er macht, was er wollt. Genau. Okay, dann bis in 2 Wochen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Macht's ich mich auch. Gut. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Können wir nochmal ausmachen und zurückspulen?